Erster der Herr sprach erneut zu mir und gab mir eine wichtige Botschaft für das Volk. Zweiter, du Menschensohn, schaue in die Richtung der Berge Israels und sprich als Prophet gegen sie. Drei. Er sagte, ihr Berge Israels, hört die Worte Gottes, denn er wird Krieg über eure Hügel und Täler bringen und eure Opferplätze zerstören. Vierter, eure Altäre werden verwüstet und eure religiösen Symbole zerbrochen, während ich die Toten direkt vor eure Götzen werfen werde. Fünfter, ich werde die Leichname der Israeliten vor ihre Götzenbilder legen und ihre Knochen überall um die Altäre herum verstreuen. Sechster, überall, wo ihr wohnt, werden die Städte und Kultstätten zerstört, damit eure Götzen und alle eure Werke für immer vernichtet sind. Siebter, wenn die Menschen mitten unter euch getötet werden, werdet ihr endlich erkennen, dass ich der Herr bin. Achter, doch ich werde einige von euch am Leben lassen, damit sie in anderen Ländern überleben, wenn ihr unter die Völker zerstreut werdet. Neunter, in der Gefangenschaft werden sich die Überlebenden an mich erinnern, weil sie einsehen, wie sehr sie mich durch ihre Untreue und ihren Götzendienst verletzt haben. Zehnter, dann werden sie begreifen, dass ich der Herr bin und dass meine Warnungen vor diesem großen Unglück nicht umsonst waren. Elfter, der Herr sagte, klatsche in die Hände und stampfe mit dem Fuß, um über die schrecklichen Taten Israels zu klagen, denn sie werden durch Krieg, Hunger und Krankheiten fallen. Zwölf. Wer weit weg ist, stirbt an der Pest, wer nah ist, fällt im Krieg, und wer übrig bleibt, wird verhungern, bis mein Zorn nachlässt. Dreizehnter, ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn die Toten bei ihren Götzen auf den Hügeln und unter den Bäumen liegen, wo sie früher Opfer brachten. Vierzehnter, ich werde meine Macht gegen sie einsetzen und das ganze Land von der Wüste bis nach Ribla völlig verwüsten, damit sie meine Autorität anerkennen.